Dann, wir haben noch 4 volle Tage, bis der Kurs zu Ende geht. Und ich möchte, dass bevor der Kurs zu Ende geht, dass Sie diese, was Sie machen, ein bisschen in weiteren Rahmen verstehen. Natürlich wichtig ist, dass man das Praktische macht, obwohl es manchmal langweilig erscheinen mag, dass man richtig macht. Wenn man versteht dann, was man macht, so wie mit Atmen, Meditation, das wir dann in den nächsten Tagen auch ein bisschen besprechen werden. Eigentlich, was man macht, ist sehr, sehr simpel. Aber wenn man richtig versteht, was man macht, dann ganze Horizonten von der buddhistischen Weisheit öffnen sich im Herzen. Und mit den Elementen genauso. Von meiner kleinen Erfahrung mit Lehren und bei Experimentieren mit sich selbst. Ich weiß, dass besonders die Europäer, was ich auch bin, können sehr gut arbeiten, indem sie klar fassen können, auch intellektuell, was sie machen. Die in Burmesen, wenn man sagt, mach so, braucht man nicht zu erklären. Und sie sind gleich, machen sie, was sie können. Und sie brauchen nicht so klar zu verstehen, weil sie solche Vertrauen schon haben, dass sie denken, dass wichtig ist, dass sie einfach machen und das, was durch, indem sie solche Vertrauen haben, dann sie bekommen Segnen von dem dreifachen Juwel und dann sind sie dabei. Aber die meisten von uns glauben nicht an Segnen von dreifachen Juwel, sie glauben vielmehr an, was sie intellektuell zusammenfassen können, was nicht schlecht ist, ist alles. So wie die Elemente, alles ist relativ, alle hat Vorteile, Nachteile, ist gar nicht so schlecht. Wenn man versteht, was man macht, nur dann kann man, glaube ich, besonders für uns gut machen und in die Tiefe gehen. Wenn man nicht versteht, nur für Vertrauen ist ziemlich schwer. Deswegen, wir haben in dem vorigen Sutta auch in, was wir jetzt, diese Maharahulavada Sutta, die zweite Sutta, behandelt diese Elemente, Lehre in ziemlich weitere Perspektive. Und jetzt, indem es auch in Maharahulavada Sutta kommt. Ohne das kann man nicht Maharahulavada Sutta verstehen. Werde ich auch dann ein bisschen über die Kaya Gata Sati sprechen, über die Achtsamkeit, auf Körper gerichtete Achtsamkeit. Die Elemente Meditation eigentlich gehört auch zu dieser auf Körper gerichtete Achtsamkeit. Und diese detaillierte 4 Elemente Meditation, was Sie jetzt machen, ist dann sozusagen auch ermöglicht sehr tiefes Verständnis von dieser Kaya-Gata-Sati-Praxis. Kaya-Gata-Sati-Praxis, also Achtsamkeit, das sich richtet auf den Körper, Wir wissen, Buddha hatte in vielen Orten in Tipitaka gelobt als die sozusagen die beste Praxis, das zur Verwirklichung von dem Todlosen führt. Und Verwirklichung von Todlosen zusammen mit dem ganzen Schmuck, das dazu gehört, also von den, mit Realisierung von den übernatürlichen Kräften, von Perfektion in den Jhanas und in Samadhi. Alle diese Sachen kommen auf natürliche Weise durch Praxis von den vier Elementen. Deswegen wird es so gelobt in den Schriften. Und es ist die Achtsamkeit, die sich richtet auf den Körper, ist auch die Grundlage von der gesamten Praxis von Achtsamkeit. Und Achtsamkeit, also Sati oder Satipatthana Praxis, ist dann erklärt in der Tradition als die einzige Praxis, das zur Verwirklichung führt. Es gibt keinen anderen Weg zu Nirvana, in dem durch diese Praxis von Achtsamkeit, wenn diese Praxis von Achtsamkeit feste Grundlage hat, dann wird die Praxis von den sieben Gliedern von Erleuchtung erfüllt. Wenn die Praxis von den sieben Gliedern von Erleuchtung erfüllt ist, dann erfüllt sich der achtfache Pfad, mittlere Weg. Und wenn es der Fall ist, dann gibt es nichts im Buddhismus, was man nicht klar sehen kann. In Satipatthana Sutta, das wir schon erwähnt haben, diese Praxis von auf den Körper gerichtete Achtsamkeit, auch in Sutta von den auf Körper gerichtete Achtsamkeit, Kaya Gatasati Sutta, die Praxis von auf Körper gerichtete Achtsamkeit wird erklärt durch 14 Übungen insgesamt. Diese 14 Übungen kann man zusammenfassen als 5 Übungen. Um an Anfang von der Praxis von Achtsamkeit gerichtet auf den Körper kommt, die Praxis, die kommt jetzt am Ende von unserer Sutta, das, mit der wir sich jetzt beschäftigen, Anapanasati. Wir werden heute oder wahrscheinlich morgen dann oder übermorgen etwas ausführlicher über diese Praxis Anapanasati sprechen und wie es mit dem, was Sie jetzt machen, verbunden ist. Indem ich verstanden habe von den Interviews, dass die meisten von euch sich schon früher mit Anapanasati beschäftigt haben. Und das ist die Hauptpraxis, dass sie üben. Ist das so? Hm? Dann, indem sie jetzt die Elemente lernen, wird es sehr hilfsbereit, dass sie verstehen auch, wie man das mit dieser Praxis in Zusammenhang bringt. Hm? Und auf Anapanasati Praxis sieht man dann am klärsten von allen Übungen, was eigentlich Essenz von Kaya Gata Sati Praxis ist. Hm? Essenz von Kaya Gata Sati Praxis ist, tiefe Verständnis von Körperlichkeit. Aber tiefe Verständnis von Körperlichkeit kommt durch diese tiefe Verständnis von Körperlichkeit kommt auf natürliche Weise auch Verständnis von Nama, indem diese Körperlichkeit und Erfahrung von Körperlichkeit und Erfahrung von Nama lässt sich nicht trennen in dieser Welt. Wenn wir Körperlichkeit erfahren, dann ist auf natürliche Weise der Geist dabei. Aber jetzt, indem wir Körperlichkeit erfahren, wie es wirklich ist, dann bekommen wir tiefe Kenntnisse von dem Geist. Wenn wir nicht erfahren Körperlichkeit, wie es wirklich ist, dann sind wir nur in so Fantasienbereich und wir haben kein Zugang zur wahren Meisterung des Geistes. Also in dieser Praxis dann, Objekt von Praxis ist der Körper, Körperlichkeit ist Rupa. Aber indem Rupa ist bedingt, von was ist Rupa bedingt? Von dem Geist. Und von was ist der Geist bedingt? Von dem Rupa. Die entstehen in bedingten Entstehung. Hm? Nichts anderes. Also indem man Körperlichkeit untersucht, versteht man auch, sozusagen als Beiprodukt. Hm? Die Funktionen des Geistes und Mechanismus von dem Geist. Wenn der Objekt sich ändert, der Geist ändert sich auch. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das ist auch, was Sie jetzt erleben in dieser Praxis, indem Sie Konzentration anwenden, sehen Sie eigene Körper ganz anderes aus, wenn Sie ohne Konzentration arbeiten. Wenn Konzentration vorhanden ist, heilsame Konzentration, ich muss immer betonen, Dhyana, die Voraussetzung ist für das Sehen von den Sachen, wie sie wirklich sind, ist nichts anderes als heilsame Einspitzigkeit des Geistes. So wird es auch in Abhidhamma in den Schriften aufgefasst. Das muss man sehr klar verstehen. Ist nicht nur Konzentration des Geistes, sondern heilsame Konzentration des Geistes. Wenn Sie sich mit unnützlichen Sachen beschäftigen, dann ist es eben unheilsame Konzentration des Geistes. Nur wenn man sich mit nützlichen Sachen beschäftigt, dann ist es heilsame Konzentration des Geistes. Und was sind die nützlichen, wirklich nützlichen Sachen im höchsten Sinne? Das sind nichts anderes als die Objekte von Samatha und Vipassana, die Objekte von Weisheit. Also Weisheit hat zwei Aspekte, Samatha-Aspekt und Vipassana-Aspekt. Wenn man sich mit den Objekten von diesen zwei Weisheiten beschäftigt, dann übt man heilsame Konzentration. Heilsame Konzentration, ich wieder betone, im höchsten Sinne. Wenn Sie Dana geben oder Sila eben und so weiter, ist auch eine gewisse Konzentration dabei. Aber das ist nicht heilsame Konzentration in dem höchsten Sinne. Und wenn man diese heilsame Konzentration, starke Konzentration auf die fünf Gebiete von körperlichen Betrachtung anwendet, was versteht man sehr klar? Die Natur, nichts anderes als die Natur der Körperlichkeit. Und wie diese Natur der Körperlichkeit auch durch den Geist bedingt ist. Wie es entsteht zusammen mit dem Geist. Also die wahre Gebiet, Weisheitsgebiet von dieser Meditation, von Achtsamkeit ausgerichtet an den Körper, ist nichts anderes als tiefere Verständnis aufgrund von Konzentration. Und Konzentration, heilsame Konzentration ist dann Läuterung des Geistes. Aufgrund von dieser Läuterung des Geistes, man versteht auch Läuterung der Körperlichkeit. Die zwei sind unmittelbar miteinander bedingt. Wenn der Geist fein ist, kann er, was Sie jetzt erfahren, ist er imstande, feine Objekte wahrzunehmen. Wenn der Geist grob ist, er kann nur grobe Objekte wahrnehmen. Er hat keinen Zugang zu feinen Objekten. Und solange er nicht feine Objekte wahrnimmt, ist er so wie ein blinder Mann. Er kann nichts keine wahre Einsicht in Realität, in der er lebt, haben. Deswegen, er lebt immer in seinen eigenen Täuschungen, in seine eigenen Vorstellungen, in seine eigene Welt, das nicht der Realität entspricht, weil er kann nicht verstehen, was die wahre Realität ist. Wenn Sie sagen, versteht man als Zweiprodukt die Mechanismen Es heißt, dass wenn man als Beiprodukt von dieser Meditation die Mechanismen des Geistes versteht, heißt das dann die Vergänglichkeit und dann letztendlich die Ichlosigkeit? Alle Sachen versteht man nur durch Verständnis von bedingten Entstehung. Tiefe Praxis von Achtsamkeit auf Körper gerichtete Achtsamkeit führt dann zu tieferem Verständnis von bedingten Entstehung. Und der Hauptinhalt von bedingten Entstehung ist die Beziehung zwischen Körperlichkeit und Geist. Je nach dem Zustand des Geistes sieht man dann die Körperlichkeit. Je nach dem Zustand von Körperlichkeit ist dann der Geist auch. Das ist dann Erkenntnis, das man macht durch die Praxis von an Körper gerichtete Achtsamkeit. Man sollte sehr klar darüber sein. Und jetzt sind Sie dabei, um zu erfahren, dass wenn Sie Konzentration anwenden, wenn Sie die andere Qualitäten des Geistes anwenden, die mit Konzentration verbunden sind, also Gleichmut, diese Leichtigkeit, Geschmeidigkeit, gerade sein des Geistes, die Entspannung des Geistes, dann die Entschluss und so weiter. Alle diese Sachen kombiniert verfeinern den Geist. Wenn der Geist verfeint ist, sieht er verfeinte Rupa. Wenn er nicht verfeint ist, sieht er eben nicht verfeinte Rupa. Verfeinerte, danke schön. Verfeinerte Rupa. Und wenn er nicht verfeinerte Rupa sieht, dann macht er sich immer Illusionen über was Rupa ist und was Rupa nicht ist. Und dann kommt er nicht weiter in der Meditation. Nur der konzentrierte Geist kann sehen, Rupa, wie sie wirklich ist. Und nur der konzentrierte Geist kann dann auch sich selbst sehen, wie er wirklich ist. Kein anderer Weg. Dann warum fängt an diese Sutta? In unserem Fall ist es die Anapanasati-Übung ist am Ende. In Satipatthana-Sutta ist es Anfang. Warum? Weil Anapanasati-Übung ist die beste Übung für Schärfung des Geistes, für Zugang des Geistes in die Ebenen von feineren Wahrnehmung. Wenn diese Ebene schon da ist, dann ist die Praxis, das Sie jetzt machen, von Meditation über die Elemente, dann viel, viel leichter. Und normalerweise, so ist die Tradition, wird diese Praxis, dass Sie jetzt lernen von den vier Elementen, diese Praxis war in Burma gelehrt meistens nur zu den Mönchen, die sich schon lange Zeit mit Meditation beschäftigt haben und die schon auch sehr gute Kenntnisse von Abhidhamma hatten. Das ist sehr tiefe Praxis, das normalerweise bis lange, lange Zeit nicht zugänglich war. Und die dann in Sri Lanka, Thailand und anderen Theravada-Ländern verloren gegangen ist. Es ist nur geblieben in Burma, wo diese Abhidhamma-Tradition so stark geblieben ist. Also dann Anapanasati ist beste Praxis. Anapanasati, warum ist Anapanasati in Kaya Gata Sati, in Achtsamkeit auf den Körper gerichtete Praxis? Weil dieser Geist gehört was? Gehört Körperlichkeit. Atmen gehört Körperlichkeit. Es ist Produkt des Körpers. Aber es ist sehr besondere Produkt des Körpers. Es ist Produkt des Körpers, das durch Geist geschaffen ist. In der Abhidhamma-Tradition wird das eingeordnet zwischen den sechs von Geiste entstandenen Rupas. Und indem diese Atmen, obwohl es Körperlichkeit gehört, aber es entsteht durch den Geist, dann durch Übung mit Atmen kann man genau beobachten, indem man durch Atmen in verschiedene Stadien von Sammlung kommt, wie je nachdem, wie man den Objekt betrachtet, denselben Objekt betrachtet mit verschiedenen Stadien von verfeinertem Geist, wie sich je nachdem, wie der Geist verfeinert ist, der Atmen ändert. Je verfeinert der Geist, desto verfeinert der Atmen. Je verfeinert der Atmen, desto verfeinert der Geist. Und wenn man Anweisungen nach diese Praxis von Betrachtung von Atmen richtig durchgeführt hat, die Samatha-Seite von der Praxis, dann kommt er zur vierten Sammlung, wo einfach die Erfahrung von Einatmen und Ausatmen an der Stelle, wo man ihn normalerweise betrachtet, aufhört. Das ist dann Meisterung von Verfeinerung von den Körpergestalten. Atmen wird in Anapanasati Sutta, in anderen Suttas, Chula Vedala Sutta und so weiter, als die Körpergestaltung genannt. Warum Körpergestaltung? Weil es ist durch diese Atmen der Körper lebt. In jedem Augenblick, wenn ihr einatmen und ausatmen, ganze Körper, nicht nur hier, sondern jede Pore von Körper nimmt teil an diesem Prozess von Einatmen und Ausatmen. Jetzt, der Mönch hat schon viel gesprochen. Wir werden noch Abend und morgen, übermorgen weiter darüber sprechen. Und ich hoffe, dass Sie das klar, immer klarer dann alles zusammenfassen. Hm?